Doch wirke selbst den Dank in unser Munde, indem allzu irdisch ist. Ja, schaffe, dass zu keiner Stunde dich und dein Werk kein menschlich Herz vergisst. Ja, lass in dir das Labsal unserer Brust und aller Herzen Trost und Lust, die unter deiner Gnade trauen, vollkommen und unendlich sein. Es schließe deine Hand uns ein, dass wir die Wirkung kräftig schauen, was uns dein Tod und Sieg erwirbt, und dass man nun nach deinem Auferstehen nicht stirbt, wenn man gleichzeitig stirbt und wir nach uns.